in gewisser Weise sehr dankbar bin und mich sehr gefreut habe, als Moritz Markert bei der Eröffnung gestern da selber aus seiner Biografie so berichtet hat. Das sind so ähnliche Déjà-vus sozusagen, halt über verschiedene Generationen. Ich arbeite hier an der ASH als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich sage immer, ich bin so ein Drittmittel-Alien. Also ich mache hier keine Lehre, sondern bin über Drittmittelprojekte hier tätig und mache hier bisher nichts mit kritischer Psychologie. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die Ferienuni hier stattfindet und es viele auch an der ASH gibt, die dem aufgeschlossen gegenüber sind. Und Thema ist ja, es ist uns keine Ehre, so die Frage von ehrenamtlicher Tätigkeit mit Schwerpunkt auf solidarische Geflüchtetenarbeit. Und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, 10 Jahre oder so, im Medibo hier in Berlin aktiv und bin davon ausgegangen, dass du schon viel länger dabei bist, weil das irgendwie das ist vielleicht auch schon länger. Wahrscheinlich, ja. Genau. Genau, das ist so vielleicht im Hintergrund. Genau. Vielleicht vorneweg eine Sache. Wir nehmen diese Veranstaltung hier auf. Wenn das jemanden stört, vor allem nachher bei der Diskussion, dann können wir das da auch einfach abstellen. Ich denke, es geht vor allem darum, dass der Vortrag drauf ist, aber also, mir ist das ziemlich egal. Also wenn es irgendwen stört, dann können wir das Ding dann auch gerne abschalten. Ansonsten haben wir das jetzt so geplant, dass wir erstmal 3 Punkte sozusagen so ein bisschen vortragsmäßig vorstellen und dann in eine Diskussion gehen. Ich fände es total schön, wenn in der Diskussion oder auch vorher wir so ein bisschen mitkriegen, was euch an dem Thema interessiert, weil eigentlich sozusagen die Motivation für uns, dieses Thema jetzt als Seminar sozusagen zu verarbeiten, ist eigentlich schon immer, dass wir gerne in so einen Austausch gehen wollen und schauen wollen, wie andere Leute, die auch irgendwie politisch aktiv sind oder auch da kritisch-psychologisch drauf schauen können, also wie ihr so dieses Dilemma sozusagen versteht, in dem wir uns da befinden, also gerne auch so ein bisschen eigene Erfahrungen und Hintergrund so ein bisschen mit einbringen. Genau, kurz zu der Gliederung, also ich stelle euch so ein bisschen vor, wie wir zu dem Thema gekommen sind, weil das ein Thema ist, was aus unserer politischen Praxis entstanden ist. Also, dass ihr auch so ein bisschen wisst, was das Medibüro macht und in welchem, ja, wir haben das so Fallstricke und Spannungsfelder genannt, wir uns da in der antirassistischen Arbeit sozusagen bewegen. Dann wollen wir das Thema so ein bisschen aufschlüsseln in 2 Punkte. Das eine ist dieses Thema Rassismus des Helfens versus gemeinsamer Kampf um gleiche Rechte. Und das andere ist sozusagen nochmal ein bisschen größerer soziologischer Blick auf die Funktion, die Engagement und Freiwilligenarbeit im Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat bekommen wird, um so ein bisschen sozusagen den Blick darauf nochmal zu verbreitern. Genau. Ich bin ein bisschen überfordert. Also, wenn wir zur Diskussion kommen, wir versuchen da dann auch nochmal so die Bezüge zur kritischen Psychologie mit herzustellen. Das ist jetzt nicht so, dass wir das während unserer politischen Praxis permanent tun, aber da wir beide das als Hintergrund für uns haben, begleitet uns das in unserer Arbeit und wir würden uns total freuen, da auch gemeinsam mit euch ins Gespräch zu kommen, wie können ja so Begrifflichkeiten, Kategorien, Ansätze der kritischen Psychologie vielleicht auch helfen, dieses sehr widersprüchliche Feld uns weiter aufzuschließen und uns da noch eleganter drin zu bewegen vielleicht. Oder noch brüchiger, wie auch immer. Okay, also das Medibüro gibt es seit 20 Jahren jetzt. Wir hatten dieses Jahr Geburtstag. Und kurz, dass ihr so ein bisschen wisst, was wir machen. Wir haben ein kleines Büro in den Mehringhöfen in Berlin-Kreuzberg und da vermitteln wir an Menschen ohne Gesundheitsversicherung, also ohne Krankenversicherung und auch häufig ohne Aufenthaltsstatus Gesundheitsleistungen sozusagen. Also wir haben ein Netzwerk von vielen niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, von Physiotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen, Zahnärzten, alles, was es da so gibt. Wir kooperieren mit Kliniken in Berlin und die Leute kommen zu uns und sagen, was weiß ich, ich habe irgendwie Kopfweh, Bauchweh, Husten, und wir vermitteln die dann in dieses Netzwerk rein und Da sind die sozusagen, werden sie einmal anonym behandelt. Das heißt, sie müssen ihre Daten nicht preisgeben, wenn sie das nicht wollen. Und sie müssen auch nichts bezahlen. Das heißt, ein großer Teil dieser Arbeit ist spendenfinanziert. Alles, was sozusagen Medikamente, Laborkosten, Material, ne, so das, was das sozusagen, was so eine Gesundheitsleistung jetzt vom Material her kostet, das übernehmen wir in der Regel als über Spendenmittel. Und unsere Kooperationspartner geben ihre Arbeitszeit umsonst. Und es gibt dann auch so bestimmte Kooperationen mit Kliniken, wo wir dann so zu billigeren Sätzen und so, wo wir Operationen zum Beispiel zu günstigeren Sätzen bekommen. Genau, das ist sozusagen die praktische Arbeit, die wir machen. Gleichzeitig machen wir relativ viel politische Arbeit, um eben sozusagen diese Lücke, die da entstanden ist, vor allem für illegalisierte Menschen, ne, die also sozusagen ganz ohne ohne regulären Aufenthaltsstatus in Deutschland leben und daher faktisch von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen sind, dieses Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung zu erkämpfen. Und letztlich fordern wir die Eingliederung von allen hier lebenden Menschen in die reguläre Gesundheitsversorgung. Das hat zum Beispiel auch Implikationen für alle diejenigen, die hier im Asylbewerberinnenstatus sind, weil die durch das Asylbewerberleistungsgesetz nur einen eingeschränkten Zugang haben zur Gesundheitsversorgung. Also da werden eben nicht alle Gesundheitsleistungen bezahlt, die wir jetzt die in der Regel über eine Krankenkasse versichert bekommen, sondern das beschränkt sich dann sozusagen auf akute und schmerzhafte Erkrankungen, die man so direkt behandeln muss, und alles andere, was aufschiebbar ist, das kommen die nicht. Das heißt, auch auf diese Gruppe bezieht sich sozusagen unsere politische Arbeit. Die kommen auch immer wieder zu uns in die Bürodienste, wenn bestimmte Sachen abgelehnt wurden. Aber ich sag mal so, der Hauptfokus ist schon auf denjenigen, die hier illegalisiert leben. Vielleicht ganz kurz, also Bürodienst, das muss man sich vorstellen, das ist wirklich nur eine Vermittlung. Also die Leute kommen zu uns ins Büro, wir nennen das halt Bürodienst. werden dann eben an die Ärzte weitervermittelt oder an Sozialberatung und Ähnliches. Also wir machen da keine Behandlung. Nee, genau. Und dass ihr so einen Überblick habt, also wir vermitteln ungefähr knapp über 1000 Leute im Jahr. Und da ist aber sozusagen nur der Erstkontakt drin. Ne? Also wenn die kommen zu uns und wir schicken die meinetwegen zum Hausarzt, weil die Symptome unspezifisch sind, und dann sagt der Hausarzt, okay, du brauchst einen Termin für den Internisten oder für den Kardiologen, dann kommen die wieder zu uns zurück, wir machen denen dann einen Termin mit dem Facharzt, ne? Also das ist unglaublich aufwendiges und ja, letztlich auch ein bisschen also sehr zeitfressendes Prozedere, weil die eben für jede einzelne Leistung zu uns kommen müssen. Und die Bürodienste könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein mini kleines Räumchen, da sitzen dann 30 Leute davor und warten da halt ein paar Stunden, bis wir sozusagen die alle abgearbeitet haben. So, also das ist kein Zuckerschlecken. Nee. Und auf eine Art ist es auch ein bisschen, fühlt sich das manchmal auch ein bisschen bürokratisch an, was wir da machen. Genau. Einfach vielleicht, da könnte man jetzt noch viel mehr zu sagen, aber ne, damit wir so ein bisschen ins Thema reinkommen, lasst es einfach dabei. Wenn ihr später noch Fragen zu der konkreten Arbeit habt, dann könnt ihr die dann im Verlauf einfach stellen. Komme ich denn da immer weiter? So. Ich kann natürlich mich da einfach hinstellen, guck mal. Ja, was doch. Ja, das ist okay, gut. Ja, jetzt so wie wir zu dieser Ehrenamtskritik oder wie wir so in dieses Thema gekommen sind, das hat eigentlich einfach mit unserer Erfahrung zu tun, dass wir jetzt letztlich seit 20 Jahren genau sozusagen diese Zweigleisigkeit fahren, dass wir auf der einen Seite diese Vermittlungsarbeit machen, sozusagen dieses nicht vorhandene Gesundheitssystem für die Menschen irgendwie notdürftig versuchen zu ersetzen und auf der politischen Ebene ständig versuchen, unsere eigene Arbeit überflüssig zu machen. Das heißt, die Leute sozusagen in Krankenversicherung zu kriegen oder ne, so einfach politisch uns dafür einzusetzen, dass die Rechtssituation der Leute besser wird, und dass gelingt uns anscheinend nicht, sonst hätten wir jetzt nicht 20. Geburtstag gefeiert. Und ja, das ist sozusagen erstmal das Grund, so die Grundfrage, die wir uns immer wieder stellen. Und das Problem dabei ist natürlich, dass wir dadurch, dass wir ja diese Lücke, die da entstanden ist und die Not, die damit verbunden ist, ja auch immer so ein bisschen flicken. Ne? Das heißt, das merkt man zum Beispiel auch daran, dass wir Leute vermittelt kriegen, die beim Gesundheitsamt waren und die beim Gesundheitsamt irgendwie sagen, ja, am besten gehst du mal ins Medibüro, da können die vielleicht was für dich organisieren. So, ne? Also da wird sozusagen natürlich auch von allen möglichen Akteuren darauf zurückgegriffen, dass es uns gibt und dass wir zwar jetzt nicht optimal, aber halt schon irgendwie halbwegs funktional, sag ich mal, die Arbeit machen, die eigentlich das reguläre Gesundheitssystem machen sollte. Und dadurch nehmen wir natürlich auch immer wieder ein bisschen Druck aus diesen politischen Forderungen raus. Ne? So, jetzt ist das vielleicht nochmal verstärkt sozusagen durch die sogenannte Flüchtlingskrise oder den Sommer der Migration, finde ich sehr, sehr deutlich geworden, dass ja, die staatlichen Akteure sozusagen sich in so, in so einem Ausnahmezustand befinden, der irgendwie anscheinend nicht aufhört, also der einfach... ja, also diese Überlastung der Verwaltung, wie man das jetzt zum Beispiel am Lageso hier in Berlin gesehen hat, die ist sozusagen anscheinend nicht zu ändern. Und da sind ja dann auch so in diesem Zusammenhang ganz viele Initiativen gegründet worden, die eben genau wie wir damals auch so sehen, so hey, das läuft hier nicht, die Leute sind sozusagen in ihren Grundbedürfnissen nicht versorgt und übernehmen das dann sozusagen erstmal so provisorisch und fangen an, dass... ja, das einfach quasi ehrenamtlich oder freiwillig zu übernehmen. Und das ist, da ist sozusagen auch erstmal nichts dran zu ändern, weil die Situation ist, wie sie ist. Und wenn man irgendwie, ne, muss man da sozusagen erstmal einspringen und bestimmte Dinge übernehmen. Und trotzdem hat man so das Gefühl, dass gleichzeitig damit eben auch so eine, ja, so eine Überlastung der staatlichen Institutionen, wie jetzt zum Beispiel bei Beispiel dem Lageso, eben dadurch auch so verstetigt wird oder ne, dass deswegen auch einfach der Druck auf diese Institutionen nicht unbedingt höher wird, eher geringer wird. Und ja, ein anderer Punkt ist eben auch, dass sozusagen das, was möglich wäre, politisch also häufig auch nicht ausgeschöpft wird. Ne? Also dass die Handlungsspielräume, die da sind, einfach nicht genutzt werden. Das kann man jetzt an unserem Thema der Gesundheitsversorgung zum Beispiel daran sehen, dass Leute, die im Asylverfahren sind, die müssen wegen jeder Gesundheitsleistung, die sie haben wollen, erstmal zum Sozialamt gehen, da sich dann einen Krankenschein besorgen, wo dann irgendein Verwaltungsmitarbeiter, der überhaupt keine medizinischen Kenntnisse hat, sozusagen darüber entscheidet, ob das nötig ist oder nicht. Und dann können die erst zum Arzt. Das ist eben auch so ein Verschleppungsprozess, ne, der das sehr kompliziert macht, für die Menschen zum Arzt zu gehen. Und da gibt es eben eigentlich die Option schon sehr, sehr lange, dass die Bundesländer einfach quasi Chipkarten, also so wie die Krankenversicherungskarte, ausgeben können an die Menschen im Asylverfahren. Und dann entfällt eben dieser Gang zum Sozialamt. Das hat Bremen zum Beispiel schon seit 2005 gemacht, aber ganz viele andere Bundesländer machen das aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, nicht. Und das ist einfach so ein Beispiel, ne, dass selbst das, was man sozusagen machen könnte, um das Ganze ne, effektiver und auch einfacher für die Menschen zu halten, dass das eben einfach nicht ausgeschöpft wird und das dadurch einfach auch so ein sehr, ja, dadurch werden die sozusagen auch so Patienten dritter Klasse, kann man sagen, ne? Also sind halt ständig damit konfrontiert, dass sie eben nicht die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben wie deutsche BürgerInnen. Mhm. Kann man da noch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das Problem da drin ist ja, also die Handlungsspielräume nicht zu nutzen, bedeutet auch sehenden Auges, also jetzt seitens der politisch Verantwortlichen, sehenden Auges, die ehrenamtliche Arbeit weiter zu verfestigen. Also das, was wir gesagt haben, es erscheint alternativlos, gerade jetzt auch in der Situation. Und dadurch, dass Spielräume, die es gäbe, nicht genutzt werden, heißt es, so Leute wie wir und andere machen halt immer weiter und also das wäre so in dem Umfang gar nicht notwendig. Ja. Also deswegen sagen wir, es erscheint alternativlos, es gäbe aber viele Alternativen. Ja. Genau, jetzt habe ich hier mal so ein paar Bilder mitgebracht, die jetzt eher so in diese Richtung gehen, dass ich sag mal so immer so dem Staat, ja, das sind natürlich so verschiedene Akteure, die damit gemeint sind, Parteien oder ne, Parteien in Regierungsverantwortung oder auch andere Ministerien etc. Gerade jetzt, ne, wo sozusagen die Lage so zugespitzt ist durch die vielen hier neu ankommenden Menschen, ist sozusagen so eine Welle entstanden von so einer extremen Wertschätzung und Huldigung, kann man schon fast sagen, von den Menschen, die sich ja sozusagen für Integration und für die Geflüchteten auf welcher Ebene auch immer engagieren. Das ist sehr, sehr spürbar, auch für uns, ne? Also dass wir so total populär geworden sind und eigentlich ja, es irgendwie so niemanden mehr gibt, der was gegen unsere Arbeit hat, was irgendwie vor 20 Jahren auch noch ein bisschen anders war, aber was jetzt wirklich so eine Welle sozusagen ist im Moment. Und ja, das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele. Es gab zum Beispiel vom Bürgermeister Müller, weiß ich nicht, Ende Januar dieses Jahres so eine große Veranstaltung im Roten Rathaus, wo er dann alle Gruppen eingeladen hat, die sich da irgendwie im Flüchtlingsbereich engagieren und da so eine Rede hält, wie toll das alles ist und wie toll die Zusammenarbeit ist und so weiter. Und wo man so einfach merkt, es geht ganz klar darum, da sind dann keine Geflüchteten eingeladen und ne, so, das findet sozusagen rein für die Unterstützerinnengruppen statt und soll eben so ein bisschen das unterlegen mit so einem, ne, ihr seid die Richtigen, ihr macht das gut und so Leute wie wir, also wie ihr brauchen wir und ne, das ist so genau das, was wir so unter so einer Kultur des Miteinanders und so weiter verstehen und ne, wird das so eingebettet in so einen ja, moralischen Wertekanon, wo man sich dann auf einmal so drunter versammelt. Und ja, da steckt auch ordentlich Geld dahinter. Ne? Da werden ganz viele Förderprogramme aufgelegt, um so Ehrenamtskoordinatoren zum Beispiel zu schaffen, die so ein bisschen das dann steuern, wer macht was und ne, was könnten die noch gebrauchen. Ne? Das House of Resources zum Beispiel ist ein ganz neu gegründetes Ding vom Bundesministerium für Innere, ne, wo man sich bewerben kann für so Förderanträge und eben so Räume und Technik und was weiß ich alles nutzen kann. Und ja, das Plakat von der Linken, das ist jetzt für den Wahlkampf in Berlin, für die Wahl am Sonntag, das ist ein bisschen nochmal ein anderes Thema, aber das hat mich auch einfach so aufgeregt, dass ich das jetzt hier mit dran gepinnt habe, weil da sozusagen nochmal so dieses Thema, das sind ja sozusagen zwei Menschen, die anscheinend in der Krankenhaus irgendwie als Pflegerinnen arbeiten und ne, so dann auch mit diesem Begriff des guten Menschen und ne, in, ja, wo ich irgendwie denke, so ja, das ist einfach das falsche Verständnis von Arbeit. Das ist kein, so, die Arbeit wird nicht von guten Menschen gemacht. Ne? Und naja, so viel dazu. Nächste Folie, bevor ich dann noch in meine Wahlkampfkritik irgendwie komme. Genau, da habe ich jetzt ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ne? Also es gibt jetzt so eine Konjunktur einfach von ehrenamtlichem und zivilgesellschaftlichem Engagement, was so seit dem Sommer der Migration sehr stark zugenommen hat. Auffällig daran sind verschiedene Punkte. Das eine habe ich schon angesprochen. Es ist einfach so, dass diese Würdigung absolut ohne Bezug auf die Menschen selbst stattfindet, um die es eigentlich geht. Ne? Die sind einfach nie angesprochen, die sind seltenst eingeladen. Das bezieht sich einfach auf uns weiße HelferInnen. Dann wird auch die Selbstorganisierung und auch die Proteste, die sich in der Refugee-Bewegung gebildet haben, fallen da auch völlig raus, beziehungsweise werden ja auch eher kriminalisiert. Ne? Da kommen wir auch nochmal drauf. Dann leuchtet sozusagen neben dieser Welle an, wir sind ja so froh, dass Deutschland so eine Willkommenskultur produziert hat, eine massive Verschärfung des Asylrechts und Aufenthaltsrechts. Das wird ja sozusagen politisch parallel von den gleichen Menschen sozusagen vertreten. Und der dritte Punkt, dass sozusagen in dem da ganz viel an letztlich sozialer Arbeit, ne, sei das jetzt die Begleitung zu Behördengängen, das Geben von Deutschkursen, die Kinderbetreuung, die Jugendhilfe, ne, die Vermittlung von Gesundheitsversorgung, das sind ja alles Tätigkeiten, die eigentlich in regulär bezahlten Arbeitsverhältnissen stattfinden sollten und auf einmal dann umsonst gemacht wird. Das heißt, es gibt auch da sozusagen noch eine Komponente von ja, letztlich Ausbeutung freiwilliger und unbezahlter Care-Arbeit. Genau, und der letzte Punkt, der eben dann auch spürbar wird, wenn man in der antirassistischen Arbeit kommt, ist, dass das eben diese Erwünschtheit von Engagement auch sehr schnell an seine Grenzen kommt, nämlich da, wo man eher so als kontrollierendes oder auch als kritisches Elemente oder als kritischer Akteur auftritt. Ne? Das zeigt sich dann zum Beispiel daran, dass Heimbetreiber sich natürlich freuen, wenn Ehrenamtlerinnen da irgendwie Kleiderkammern davor aufmachen oder irgendwie Deutschunterricht anbieten oder die Kinder irgendwie betreuen. Aber wenn sie eben anfangen, öffentlich zu machen, wie schlecht die Versorgungslage da ist, dann werden sie nicht mehr reingelassen. Das ist zum Beispiel der Initiative Kreuzberg Hilft passiert. Die haben skandalisiert, dass die da so irgendwie abgelaufenes oder verschimmeltes Essen ausgegeben haben an die Leute und dann zack, sind sie halt irgendwie nicht mehr reingekommen in die Unterkunft. Genau, das, daran merkt man dann auch, dass irgendwie so die Definition von welche Unterstützungsarbeit wollen wir haben, wird natürlich dann auch von denjenigen getroffen, die da so ein bisschen Regie führen. Genau. Ja, was heißt das jetzt so für unsere Arbeit im Medibüro? Ja, ne, also wir haben sozusagen, stehen so immer vor der Frage, zum einen, ne, was machen wir in dieser konkreten Vermittlungsarbeit? Das kann man natürlich ständig irgendwie verbessern, effektiver machen. Also ne, ich gebe mal ein Beispiel. Bisher ist unsere Arbeit irgendwie so gelaufen, dass wir so einen fetten Ordner hatten, wo irgendwie die ganzen Adressen von den Ärztinnen drinstehen und irgendwie so 1000 Blätter, ne, was man wie machen soll und wo man was ausfüllen soll. Und wir hatten halt sozusagen auch zum Schutz der Daten und weil wir eben versuchen wollten, so möglichst nichts so zu dokumentieren und so, haben wir halt uns total gesperrt gegen so eine Digitalisierung unserer Arbeit, was eben dazu führt, dass wir einfach diese Arbeit nur da direkt im Bürodienst machen können und ne, das irgendwie nicht über Telefon und E-Mail und sonst was alles nicht funktioniert und ne, das macht natürlich die Arbeit auch aufwendig. Die Leute müssen wirklich immer da hingehen, also sonst kriegt man sozusagen über uns keinen Termin und ja, wir machen es alle, also ehrenamtlich, wir haben uns immer dagegen gesperrt, so bezahlte Stellen einzurichten, obwohl wir das sozusagen schon hätten machen können über Förderanträge oder, ne, das kriegt man natürlich schon irgendwie hin, aber wir wollten das eben nicht, weil wir so dezidiert gesagt haben, ne, unsere Arbeit ist eine provisorische Arbeit und wir wollen die nicht so weit ausbauen und professionalisieren, dass wir sozusagen so ein, irgendwann so ein Gesundheitsamt für Illegalisierte sind sozusagen, ne? Weil sonst eben dieser andere Teil, dieses so, hey, es geht hier darum, dass die Leute einen Rechtsanspruch haben und nicht darauf angewiesen sind auf solche defizitären Strukturen, das ist eben immer so entgegengelaufen, aber diese Frage stellt sich eigentlich jeden Tag, ne? Weil dadurch, dass wir das so politisch so durchziehen, jetzt halt 20 Jahren, das führt eben auch dazu, dass das für die Leute, die auf uns angewiesen sind, jede Woche sozusagen halt ein total ätzender und kompliziertes Prozedere ist. Und ja, genauso mit dem Spendensammeln, ne? Man könnte natürlich wahnsinnig viel Energie darauf verwenden, unser Spendenvolumen zu erhöhen, um eben noch mehr auch teure Therapien oder so finanzieren zu können, was wir faktisch nicht können. Ne? Wir können keine Krebstherapie bezahlen und unsere Mittel, was jetzt so sehr aufwendige Operationen angehen, sind einfach begrenzt. Das müssen wir auch immer wieder einfach Fälle ablehnen, die dann nicht von uns übernommen werden können oder in der Regel dann auch von sonst niemandem. Und dann eben sagen, okay, dann stecken wir die Kapazitäten eher in diese politische Arbeit. Ne? Das ist immer so die Frage, wie viel Ressource einfach auch so von zeitlicher und energetischer Ressource steckst du in welche Ziele. Und da sind wir eben so, bewegen wir uns so in diesem Spannungsfeld von Professionalisierung, ne? Doch immer so ein bisschen zu gucken, wie können wir das einfacher gestalten für uns als auch für die Leute. Oder eben letztlich dem Gedanken, eigentlich arbeiten wir auf unsere Auflösung hin. Und wenn wir wirklich auf unsere Auflösung hinarbeiten wollen, dann müssen wir halt sehr viel mehr in diese politische Arbeit investieren. Und das ist auf jeden Fall was uns lange begleitet und wo wir immer wieder in Diskussionen stecken bleiben. Und was ich auch spannend fände, so nachher in der Diskussion mit euch nochmal so ein bisschen zu überlegen, an welchen Stellen ist es gerechtfertigt, an welchen Stellen nicht. Genau, letzter Punkt, ja, meint auch so ein bisschen das, ne? Also auch wie immer wieder eine Frage, manchmal ist es so, dass wir denken, okay, es gäbe vielleicht Möglichkeiten, die Leute in eine Krankenversicherung reinzubringen, Wir haben aber das Wissen nicht und haben eigentlich auch die Zeit nicht, weil es eben darum geht, erstmal die Leute medizinisch zu versorgen. Und das ist auch immer so was, ne? Wäre es eigentlich besser, man würde sozusagen denen mehr so eine Rechtsberatung anbieten oder mehr so gucken, wie kommen die eigentlich zu ihrem Recht auf Gesundheitsleistungen und nicht immer das so notdürftig irgendwie über unsere Ärzte und unser Netzwerk abzufedern. Ja, ist auch ein so Spannungsfeld. Vielleicht kann ich ja kurz ergänzen, also zum Teil haben wir durchaus das Wissen oder haben uns das über die Jahre auch angeeignet und werden für Fortbildung angefragt oder geben auch Fortbildung, aber es ist halt alles auf dieser unentgeltlichen Basis. Und wir sagen, das kann, was Maria auch schon sagte, das ist ein totaler Widerspruch jetzt zu sagen, okay, dann bezahlt uns für das, was wir machen, dann können wir es auch professioneller machen, als wir es sowieso schon machen, weil eben diese Lücke, die da entsteht, ist ja gesetzlich politisch hergestellt. Das heißt, bräuchte nur ein Gesetz abgeschafft werden, dann wäre eine neue Situation und dann bräuchte es das, was wir machen, nicht. Also es bräuchte nur ein Paragraph gestrichen werden, die sogenannte Demonstrationsparagraph, also dass die Daten von Illegalisierten übermittelt werden müssen, sobald jetzt beim Sozialamt die Kenntnis erhalten und dann müsste es an die Ausländerbehörde übermittelt werden und dann droht die Abschiebung. Und der politische Wille, diesen Paragraphen zu ändern oder abzuschaffen, der besteht nicht und das ist aber genau der Punkt, warum wir notwendig werden sozusagen. Und das total widersprüchlich ist, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir ein tolles Modellprojekt und lassen uns von Stiftung XY irgendwie bezahlen oder vielleicht sogar staatlich bezahlen. Das ist irgendwie, das ist total, total gaga irgendwie. Hm. Also, ja. Die Folie lassen wir weg. Ja. Jetzt so weitermachen okay. Mit dem. Okay. Soll ich dann mal unterkommen? Ich fand das so ganz. Genau, und uns ist über die Jahre, haben wir viel diskutiert, also es sind halt immer widersprüchliche Spannungsfelder. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen sozusagen. Es bleibt immer widersprüchlich. Es gibt keine glatten Lösungen und wir merken auch, selbst wenn wir uns bewusst den ganzen Widersprüchen stellen, bleiben wir in bestimmten Fallstricken auch verhaftet oder stolpern da immer wieder drüber. Und das eine ist, wir haben das jetzt unter diesem Stichwort Rassismus des Helfens überschrieben, dass wir das auch in dem eigenen Netzwerk, wir sind ja nicht nur Medibo in Berlin, sondern es gibt inzwischen in 35 Städten in Deutschland ähnliche Initiativen, manche als Vereine, manche auch mit bezahlten Stellen, andere, so wie wir, komplett unentgeltlich. Und auch die Ärztinnen und Ärzte, die mitarbeiten, machen das ja unentgeltlich. Und wir merken in dem Netzwerk immer wieder, dass wir da auch unterschiedliche Haltungen zu der Frage haben, wie verstehen wir uns als antirassistische Initiative oder nicht, oder wo kommt das Engagement sozusagen her, oder ja. Das ist halt immer wieder in der Diskussion und uns ist über die Jahre aufgefallen, dass in diesem gesellschaftlich dominanten Hilfediskurs und Paternalismus immer wieder mitschwingt, der eben, wenn wir fragen, was hat das eigentlich mit Rassismus zu tun, wir als antirassistische Initiative, dieser paternalistische Hilfediskurs durchkreuzt ist von kolonialen Denkfiguren, die Schwarze und Weiße, jetzt in Anführungszeichen jeweils gesetzt als politische Kategorien sozusagen, unterschiedliche Rollen zuschreibt. Das auch in der Bildproduktion sich niederschlägt. Also in dem, wie wir, wenn Spendenkampagnen gemacht werden, mit welchen Bildern arbeitet man? Oder wenn wir Presseanfragen kriegen, dann ist oft die Frage, die Leute wollen, also jetzt Journalistinnen wollen, irgendwelche krassen Geschichten, wollen Leidensgeschichten, wollen leidende Menschen. Und inzwischen auch immer mal, auch häufiger diejenigen, die sich da auch politisch engagieren oder für ihre eigenen Rechte eintreten, aber es ist immer stark dieser Leidensgedanke damit drin. Und da sehen wir eben so eine ja, stereotype Konstruktion von dem Blick auf Schwarze, die als defizitär, arm oder minderwertig wahrgenommen werden, als hilfsbedürftig, als entwicklungsbedürftig und wir können ihnen helfen, wir jetzt in Anführungszeichen. Sie werden als passiv beschrieben und wahrgenommen und werden in so eine Opferrolle gedrückt und nur als Objekte und nicht als aktiv handelnde Subjekte wahrgenommen und eben nur als Adressatinnen von Hilfsangeboten und auch wirklich in diesem Hilfsdiskurs. Ich fand, das war auch nochmal sehr deutlich in jetzt so nicht erst, also wir diskutieren das nicht erst jetzt seit letztem Sommer, aber da finde ich, ist das nochmal im öffentlichen Diskurs so virulent geworden, dass man da eigentlich nicht dran vorbeikommen kann, wie schräg dieser Hilfediskurs ist. Und das Problem ist, wenn man in diesem Diskurs verhaftet bleibt, dass dann diejenigen, die Rechtsansprüche haben, nicht mehr als Anspruchsberechtigte erscheinen, sondern eigentlich nur noch in so einer Position als Bittstellerin und die dann auch noch dankbar sein müssen dafür, dass ihnen geholfen wird. Das erfahren wir auch wirklich eigentlich bei jedem Bürodienst. Diese Dankbarkeit ist legitim, ne, die zu empfinden, aber das ist halt eine total schräge hierarchische Beziehung untereinander. Wir als weiße HelferInnen, auch wenn wir es nicht wollen, ne, wir haben die Position, kriegen wir zugeschrieben, wir werden geehrt und wir tun was Gutes stehen da sozusagen drüber. Und ein bisschen klang das bei Maria vorher auch schon an, dass die Frage, wessen Engagement wird eigentlich gewürdigt, das ist dann eben auch sehr eingeschränkt reduziert auf die tollen Unterstützerinnen, die eben humanitär tätig sind. Und vielleicht noch mal so kurz, ich meine, das kennt ihr vielleicht, also mir geht das auch selber so, das fühlt sich auch einfach gut an. Ne, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also das klingt manchmal so ein bisschen abstrakt und theoretisiert und auch ein bisschen so typisch links, ne, diese immer währende Selbstkritik irgendwie, dass man auch das eigene Handeln dann da wieder noch in Frage stellt und so. Aber ich finde das wirklich, also das ist ein interessantes Thema insofern, als dass man, glaube ich, einfach selber spürt, während man diese Arbeit macht, dass genau dieser Teil daran, dieses aktiv Gestaltende, ne, dass man irgendwie so ein bisschen was, das Gefühl hat, so was besser zu machen, was Gutes zu machen, das ist natürlich ein Leitmotiv für diese Arbeit und das macht diesen Diskurs, glaube ich, so schwierig. Ja, wir werden auch bei Radio oder überhaupt bei Interviews öfter gefragt, was ist dein Motiv, warum machst du das, was bewegt dich? Und ich verweigere eigentlich diese Frage immer, weil ich irgendwie denke, das finde ich uninteressant. So, und es ist natürlich nicht an sich uninteressant, aber es ist ganz schnell diese Ebene, wie geht's dir damit, warum machst du das? Und man ist überhaupt nicht mehr beim Thema, das sind Menschen, die gleichen Rechte haben sollten und auch Rechte haben und die aber nicht verwirklichen können. Und das ist dann aber, wird halt oft als zu abstrakt oder dann so wahrgenommen und dann ist man schnell bei dem, ach, das sind die tollen UnterstützerInnen. Vielleicht noch so zwei, drei Stichworte, also der Blick auf die Weißen in Anführungszeichen, du hattest es jetzt eben auch schon genannt, also die aktiv handelnden Subjekte, höherwertig sind die Entwickelten und so weiter. Und das grundsätzliche Problem bei diesem Blick, bei dieser Art von paternalistischem Hilfediskurs, ist eben, dass die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse, in die das eingelassen ist, total verschleiert werden und entnannt sind. Also ahistorisch ist es ohnehin, wenn man irgendwie auf die Kolonialgeschichte guckt, und es ist halt ein unglaublich entpolitisierender Blick. Und wenn ich eben Barmherzigkeit, also humanitäre Hilfe und bis hin zu Barmherzigkeit als Schlagwort, was ja viel auch so im Caritas-Umfeld oder ja, aus so einem christlichen Hintergrund mitgetragen wird. Wenn das die Verbindung zwischen Weiß und Schwarz darstellt, dann verstellt das eben den Blick auf die Ausbeutungsverhältnisse, die dahinter liegen. Und ich fand das sehr schön bei einer Laudatio, die bei einer Preisverleihung fürs Medibüro gehalten wurde von den bösen Tanten. Das ist so eine Tuntentrash Gruppe, die auch viel im Anti-Ra-Bereich macht und gemacht hat. Die haben das auf den Punkt gebracht, zu sagen, ein Recht ist ein Recht ist ein Recht und keine Barmherzigkeit. Also deutlich zu sagen, in dem Moment, wo ich in diesem Barmherzigkeitsdiskurs drin bin, bin ich raus aus dem Diskurs um gleiche Rechte. Genau. Ein bisschen hatten wir das, also dieser Fokus Recht auf Rechte ist verstellt und was ganz stark ist, ist, was bleibt in diesem Diskurs, die Abhängigkeit, seien es jetzt Geflüchtete, Illegalisierte, wer dann auch immer, die Abhängigkeit von dem Goodwill, dass es Menschen gibt, die eben die Gutmenschen und dem Goodwill, okay, ich tue was für dich, aber in dem Moment, wo du Forderung an mich stellst oder in meinen Augen unverschämt wirst oder was möchtest, was ich finde, das ist aber jetzt zu viel verlangt, dann kann ich diesen Goodwill auch ganz schnell wieder entziehen. Das heißt, es gibt kein Verhältnis, die Beziehung untereinander, die ist eben sehr hierarchisch strukturiert und eben nicht entlang von Rechtsansprüchen organisiert. Und dieses, wir haben das Stichwort Mitleid für die armen Patientinnen aufgenommen, weil das auch immer wieder ein Bild ist, eine Denkfigur ist, die uns permanent begegnet, in dem, wie über das Thema gesprochen wird, wie über die Menschen gesprochen wird und wie sozusagen auch Empathie hergestellt wird. Aber die sind doch so arm dran, da muss man doch was tun. Und das geht auch etlichen von den betroffenen Leuten ziemlich auf den Senkel. Wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir eigentlich dieser Revolution von Rassismen begegnen, weil wir stecken da auch mit drin, also die Gesellschaft ist rassistisch strukturiert, da können wir uns nicht komplett rausziehen, heißt das dann, dass Weiße per se nur paternalistisch und rassistisch handeln können? Und da ist unsere Position, nee, das heißt es natürlich nicht. Wir können uns bewusst dazu verhalten. Also meine gesellschaftliche Positioniertheit in den Herrschaftsverhältnissen, die kann ich auch reflektieren und ich kann so oder eben auch anders darin handeln. Das ist so ein Grundgedanke auch in der kritischen Psychologie, die ich finde, das macht das auch in dieser Diskussion um, es berührt ja stark so eine Critical Whiteness-Diskussion auch, macht das irgendwie deutlich, das ist so deterministisch nicht. Wir dürfen auch nicht stehen bleiben in der permanenten Selbstreflexion, dass ich jetzt als weiße Unterstützerin oder sowieso nur alles falsch machen kann. Das ist, das führt zu nichts. So. Für uns ist aber eben dabei die Frage, wo wir in der konkreten Beratungspraxis so eine rassistische Stereotype trotzdem selber bedienen oder reproduzieren und da aufmerksam zu sein und weder im Umgang mit meinem Gegenüber das zu reproduzieren, noch in der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Und uns begegnet es immer wieder im Umgang auch mit den beteiligten Ärztinnen, die tatsächlich so eine Einteilung auch vornehmen, zu sagen, naja, aber das sind doch gar keine Illegalisierten, die ihr uns jetzt hier schickt, sondern die haben ja zum einen haben die Handy, die haben dies und das und jenes, die sind doch überhaupt nicht arm dran, die haben doch alles. Oder aber das sind ja Leute aus den neuen EU-Ländern zum Beispiel, das sind EU-Bürgerinnen, die haben doch Versorgung. Also dafür arbeite ich nicht umsonst sozusagen. Also das ist ganz, ganz schnell so eine Einteilung. Das ist... Geflüchtete oder Illegalisierte gibt, die sind noch ärmer dran als andere und die Armen, die will ich dafür bin ich dann auch unentgeltlich tätig und die anderen haben eigentlich dieses Recht nicht. Und das sieht man ja auch so in dem gesellschaftlichen Diskurs stark, also diese Abwertung von vermeintlichen Armutsflüchtlingen, wer darf rein, wer nicht, wer soll abgeschoben werden, das zieht sich ja durch alle Diskurse durch und das haben wir natürlich auch im eigenen Netzwerk. Aktuell ist es ziemlich krass, was irgendwie die syrischen Asylsuchenden angeht im Vergleich zu denen aus den Balkanstaaten, dass es auch untereinander eine totale Hierarchie und eine Konkurrenz gibt. Also sowohl in der Außenwahrnehmung, aber auch innerhalb der Gruppen oder der Menschen, die geflüchtet sind, gibt es diese Hierarchien und diese Konkurrenzen und so auch. Und auch damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen, sich dazu verhalten. Es ist extrem konfliktträchtig. Und insgesamt zieht sich da natürlich so eine in der ganzen, dem ganzen Migrationsdiskurs so eine Unterscheidung zwischen nützlichen und nicht nützlichen Menschen durch, die letztlich einer kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen sind. Und auch das mitzubenennen, finden wir total wichtig für unsere praktische und politische Arbeit. Also das ist für uns auch kein Gegensatz, diese praktische Unterstützungsarbeit oder Vermittlungsarbeit und das Politische, sondern das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille, das gehört einfach zusammen. Ja. Das hatten wir, ne? Da war ich jetzt, okay. Ich mache jetzt den Übergang, weil wir noch die nächste Ebene, Maria hatte das bei der Einführung schon gesagt, was hat denn das, was wir hier so versuchen aufzuschließen, nochmal mit einer übergeordneten, also wir gehen von einer konkreten praktischen Problemlage aus. Wir haben Unbehagen, wir stoßen uns immer wieder an den eigenen Widersprüchen und Fallstricken, in denen wir uns da bewegen. Und wie ist das eigentlich vermittelt mit gesellschaftlichen Bedeutungskonstellationen, wenn man so will? Und da kommen wir jetzt zum Community-Kapitalismus. Ja. Oder? Weil das Ja. Wir jetzt besser so. Das ist genau der richtige Moment. Ja, genau. Genau, also überschrieben ist das Ganze mit Community-Kapitalismus oder die politische Ökonomie des Helfens. Ne, als gesellschaftliche Bedingungsbedeutungskonstellation, da wir uns so ein bisschen im kritisch-psychologischen Diskurs bewegen. Und ich hatte das ja sozusagen im ersten Teil schon mal angerissen. Das ist jetzt sozusagen nochmal so ein bisschen die Gegenüberstellung, um da nochmal drauf Bezug zu nehmen. Also auf der einen Seite steht eben sozusagen eine Realität, die für viele von uns dieses Engagement alternativlos erscheinen lässt. Also ne, dass es eben was getan werden muss, um eine wie auch immer geartete Versorgung irgendwie zu gewährleisten. Dann ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, den man ja nicht unterschätzen sollte, dass das natürlich einen Wert hat und ein Potenzial hat, wenn unabhängige Gruppen, die nicht so direkt von staatlichen Geldern abhängen oder ne, in wirtschaftlichem Interesse, im Profitinteresse, wie das bei Unterkünften oder so oft ist, agieren und dadurch eben eine neutralere und auch eine kontrollierende Funktion einnehmen können. Und dann ist natürlich ja vielleicht eine Hoffnung, aber ich denke auch immer ein bisschen, was ist da auch immer dran, dass in der Arbeit, die jetzt ganz viele Gruppen seit letztem Jahr machen, aber auch natürlich schon seit Jahrzehnten machen, die antirassistische Arbeit, da natürlich auch eine Gegenmacht oder ein Gegenpol gesetzt wird zu rechtspopulistischen und rechtsextremen Entwicklungen, die wir ja auch im Land haben und die ja auch sehr laut und immer lauter werden. Und das, denke ich, ist schon auch was, was man sozusagen betonen muss bei aller Kritik und ne, defizitärem Handeln auf der anderen Seite. Genau, dann auf der rechten Seite ist jetzt sozusagen nochmal so diese, was ich vorher schon angerissen habe mit der staatlich erwünschten Solidarität, also dass es eben immer mehr zumindest uns so erscheint, als dass der Staat diese Ressourcengemeinschaft sozusagen für sich nutzt, in seinem Interesse nutzt und dass da drei Sachen mit verbunden sind. Das eine ist, dass damit eben faktischen Abbau an sozialen Rechten einhergeht, was eben dann ja auch über den Gesetzgeber parallel produziert wird, ne, durch eine restriktive Asylpolitik, durch eine restriktive Aufenthaltspolitik. Ne. Zum Beispiel hat ja irgendwie das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren schon entschieden, dass der Satz für Asylbewerber nicht unter dem Hartz-IV-Satz sein darf, was er faktisch sozusagen über einen sehr langen Zeitraum war, also dass eben die auch nicht unterm Existenzminimum sozusagen versorgt werden und der kam dem einfach ewig lange nicht nach. Ich weiß nicht genau, ob er das bis jetzt, ich glaube, er hat es dann gemacht und jetzt ist schon wieder Diskussion, ob das schon wieder gesenkt wird. Ne? Also es ist so, dass sozusagen an dem, was da gesetzlich verhandelt wird, so geht da schon eine klare Tendenz, das immer weiter zu beschneiden und mit einer bestimmten Motivation, ne, die auf Abschreckung oder Ähnliches zielt, da eine mangelnde Versorgungslage herzustellen. Also es ist schon durch die letzten Asylrechtsverschärfungen ist da vieles wieder zurückgenommen worden. Ja. Also das ist verfassungswidrig, aber erstmal wird sozusagen auf der einen Seite hier toll Willkommenskultur in Anführungszeichen und gleichzeitig werden die Gesetze verschärft. Das ist halt total widersinnig und es wird wieder auch, also es gibt halt Sanktionsmöglichkeiten. Wenn ich keinen Integrationskurs mache, wenn ich nicht zum Deutschkurs gehe, wenn ich dies und das und jenes nicht mache oder wenn ich straffällig werde, dann entweder weniger Geld? Weniger Geld oder gleich abschieben. So, also das ist so in diese Diskurse eingelassen. Die sind gleichzeitig. Genau. Der zweite Punkt ist das, was Len jetzt im letzten Teil vorgestellt hat, ne, dass durch durch diese Indienstnahme letztlich auch anti-emanzipatorische Formen des Helfens wieder revitalisiert werden, weil eben so ganz klar sich diesem Hilfediskurs bedient wird und eben nicht diesem, ich sag mal, der Selbstorganisierung, dem Empowernden, ne, das sozusagen zu einem gemeinsamen Kampf oder auch zu einer gemeinsamen Aktivität werden zu lassen, sondern ganz klar zu sagen, okay, es geht uns darum, die BürgerInnen, die deutschen BürgerInnen, die sich freiwillig engagieren wollen, die zu unterstützen und die in ihrer Rolle als helfende Personen zu fördern. Genau, der dritte Punkt, die Ausbeutung im aktivierenden Wohlfahrtsstaat, ist das, was ich vorher kurz angerissen habe, mit dem, dass letztlich dass der Staat da Geld spart, ne, weil er irgendwie Arbeit, die sonst bezahlt wäre, umsonst bekommt. Und da komme ich später nochmal drauf, was damit noch verbunden ist. Vielleicht sagst du noch was zu dem Krit. Ja, also auch hier ist immer so, wir sprechen immer von dem Spagat, wie bewegen wir uns da drin. Und wenn wir das versuchen, so mit kritisch-psychologischen Kategorien zu denken und zu durchdringen, dann ist klar, dieser Spagat ist halt nicht ein bloßes Sich-Einrichten in den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen und Machtverhältnissen, in den gesellschaftlichen Bedingungen, was halt eher so dieser Pol restriktiver Handlungsfähigkeit wäre, sondern es ist den Spagat, den wir da immer wieder leisten, ist ein bewusstes uns ins Verhältnis setzen zu den Bedingungen und zu den Verhältnissen und eben zu den widersprüchlichen gesellschaftlichen Anforderungen. Also genau dieses, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wir lösen uns als Minibüro auf. Und wir können auch nicht sagen, das, was jetzt auch, wenn man den Begriff der Willkommenskultur kritisieren kann, kann man nicht sagen, das darf nicht sein, dass die Leute an den Bahnhöfen stehen und die Menschen empfangen und ihnen Teddys zuschmeißen. So, das ist widersprüchlich. Das sind einfach... man kann das jetzt nicht stoppen. Und gleichzeitig, indem wir das tun, verstärken wir aber bestimmte Diskurse unser mehr oder weniger professionelles Handeln da drin. Wenn wir jetzt sagen, es ist so ein bewusstes, dieser Spagat ist ein bewusstes ins Verhältnis setzen, dann begreifen wir das auch als ein eingreifendes Handeln. Also eben eingreifen in Richtung auf Handlungsfähigkeit erweitern, mehr Verfügung über meine und eben je meine, also auch die Verfügung über die meine Lebensbedingungen auch für diejenigen, die eben ausgeschlossen sind von den verschiedenen Sicherungssystemen. Genau, vielleicht ein Beispiel, was das so ein bisschen verdeutlichen könnte, ist Moabit Hilft. Das ist ja eine Gruppe, die sich so rund um das Lageso gebildet hat, ne? Also die sozusagen direkt da vor Ort viel Versorgung geleistet hat. Und nach ein paar Monaten waren die einfach so stocksauer darüber, dass das einfach überhaupt sich nichts verändert hat, dass die so einen Brandbrief geschrieben haben an verschiedene politische Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure und halt ganz klar benannt haben, was sozusagen das Problem einfach auch ist in diesem Verwaltungsversagen. Und darüber haben die eben sehr viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit bekommen und dadurch wurden die Zustände am Landesamt einfach noch mal viel breiter öffentlich. Das war eine Skandalisierung der Zustände und natürlich kam da auch in gewisser Weise irgendwas ins Rollen. So, ne? Und ich denke, so kann man das vielleicht so ein bisschen verstehen. Also so dieses, okay, man springt da ein, man macht, man versucht da irgendwie sozusagen was zu tun und bleibt aber nicht drauf hängen, sage ich mal, sondern versucht eben da irgendwie auch mit umzugehen und das kann eben zum Beispiel über so eine Skandalisierung, denke ich, stattfinden. Und das wäre so in Richtung dann erweiterte Handlungsfähigkeit. Nicht, dass das Handeln das ist, sondern das sind ja so Kategorien, um zu analysieren, was ist eigentlich das Problem sozusagen. Also ihr merkt, wir versuchen so ein bisschen das, was wir machen, irgendwie einzuspeisen in das, wo kann man anschließen, was kann man mit der kritischen Psychologie da auch, wie kann man die da auch nutzen, wie kann die hilfreich sein. Ja. Noch zum, also Community-Kapitalismus ist so ein Begriff, schon auch aus einer marxistisch geprägten soziologischen Tradition. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen, wie man Kapitalismus noch so bezeichnen kann. Und das bezieht sich halt auf so diese Frage, was wir eben auch hatten, die gezielte staatliche Indienstnahme der Ressource Gemeinschaft, der Community. Versuchen wir, indem wir uns diesen Begriff sozusagen zu eigen machen, damit mit reinzunehmen. Und der Community-Kapitalismus ist halt zum einen geprägt durch den Wandel der Geschlechterverhältnisse und beinhaltet eben, das ist mir schon wichtig, das nochmal zu betonen, eben kein Rückzug des Staates, so wird das ja immer wieder auch diskutiert. Der Staat zieht sich zurück und überlässt irgendwie Aufgaben dem Ehrenamt, der Zivilgesellschaft, wem auch immer, sondern es ist eben beinhaltet einen Wandel der sozialstaatlichen Steuerungslogik. Das, was vorhin auch als Stichwort aktivierender Sozialstaat gefasst ist. Das sind ja gesellschaftstheoretische Fassungen von dem, also zu versuchen zu begreifen, wie verändert sich unsere Gesellschaft. Man kann das auch Koffer nennen, aber es ist sozusagen, es ist halt eine Frage, auf welche gesellschaftstheoretischen Bezüge beziehe ich mich, um das, was ich als problematisch wahrnehme, in meiner politischen oder fachlichen Praxis auch aufschließen zu können. Das ist so ein bisschen Hintergrund. Und in diesem Wandel der sozialstaatlichen Steuerungslogik, da ist halt beinhaltet, dass Leistungsempfängerinnen nicht mehr TrägerInnen von Rechten sind, sondern sie sind verpflichtet zur Eigenverantwortung. Das ist so ein Moment, der sich verschiebt in der Art und Weise, wie sich eben die kapitalistische Produktionsweise und der Community-Kapitalismus auch verändern. Also es sind unterschiedliche Steuerungslogiken, die da wirksam werden. Die mangelnde öffentliche Infrastruktur führt dann zu einer Krise der sozialen Reproduktion und macht dann auch wieder eben notwendig, dass unbezahlte Sorgearbeit geleistet wird und das sogenannte zivilgesellschaftliche Engagement ist konstitutiv für das Funktionieren des Systems. Das heißt, es ist nicht das andere des Kapitalismus, sondern es ist bestehender Bestandteil. Und das ist das, was auch immer wieder, glaube ich, in so Diskussionen wichtig ist. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn von der Zivilgesellschaft die Rede ist? Zivilgesellschaft ist nicht per se demokratisch und es ist auch nicht zwingend kritisch gegenüber dem Kapitalismus, sondern gehört ein bestimmtes bürgerschaftliches, zivilgesellschaftliches Freiwilligenengagement gehört sozusagen dazu, um dieses System aufrechtzuerhalten. Und auch das ist für die Frage, wie bewege ich mich eigentlich in den Widersprüchen, denke ich, ziemlich zentral. Und die Freiwilligenarbeit, die wird halt zu einer neuen Säule des Sozialstaats. Das sind so zentrale Merkmale vom Community-Kapitalismus. Und gleichzeitig ist halt, wie Freiwilligenarbeit organisiert ist, die Regie darüber zu bestimmen, wie das sein soll, das macht auch wieder der Staat und legt dann Programme auf, dass Ehrenamt unterstützt wird. Also es gibt, also auch das ist nicht nur deutschlandweit, sondern auch EU-weit, dass es, also es gibt, die EU hat 2011 zum Beispiel das Jahr der freiwilligen Tätigkeit ausgerufen. Also es ist ja auch so eben diese Frage von Würdigung, Ehrung und gleichzeitig auch Maßnahmen in die Wege leiten, das zu unterstützen, weil es was anderes abpuffert und ersetzt und billiger ist. Und der Bundesfreiwilligendienst, also im letzten Jahr, es gibt einen Bundesfreiwilligendienst, der auch relativ spät erst implementiert wurde. Und im letzten Jahr die Tätigkeiten im Rahmen vom Bundesfreiwilligendienst, die mit Geflüchteten zu tun haben oder einen Bezug dazu haben, sind mit 50 Millionen Euro nochmal ausgestattet worden. Und diese 50 Millionen Euro sind aber zum größten Teil Projekte oder Tätigkeiten auf dieser Ebene Ehrenamtskoordination und UnterstützerInnenarbeit, aber nicht Qualifizierung, Weiterbildung. Es ist alles wichtig, aber es sind nicht primär Qualifizierungsmaßnahmen für Geflüchtete, dass sie arbeiten können, dass ihnen erleichtert wird, einen Hochschulzugang zu kriegen in den zentralen, also Not- und Wohnungsbau, dass Leute menschenwürdig leben können und so weiter. Das wird mit diesen 50 Millionen nicht finanziert, sondern das, was sozusagen staatlich orchestriert unter der Regie der staatlichen Engagementpolitik sozusagen erwünscht ist. Ja. Mhm. Ich habe eine Frage, und zwar, was ihr genau oder welche Rolle der Wandel der Geschlechterverhältnisse jetzt in dem Ehrenamtskontext spielt und was ihr darunter fasst, weil es ist ja auch auffällig, dass die meisten, die sich engagieren, Frauen sind, was ja eher so einer traditionellen Geschlechterzuschreibung entspricht. Also das ist der Aspekt da drin und dass aber auch zunehmend mehr Frauen auch arbeiten und nicht mehr als unbezahlte Arbeitskraft zur Verfügung stehen und damit da auch so die Reproduktionsarbeit in die Krise gerät sozusagen. Also das sind irgendwie also drei quasi so Momente. Genau, als einmal sozusagen als Ursache, warum kommt der Staat, das System auf einmal auf die Idee, eine freiwillige Arbeit, Engagement so doll zu fördern? Das hat eben zum einen damit zu tun, dass Frauen quasi bisher einfach einen sehr großen Anteil an unbezahlter Care-Arbeit gemacht haben. Ich denke, das beste Beispiel dafür ist die Pflege. Ne? Also dass ganz viel Angehörigenpflege halt ganz lange von Frauen gemacht wurde, die eben nicht in dem Maße erwerbstätig waren, wie sie es heute sind. Und dadurch, dass sie das jetzt aber heute sind, ne, und viel weniger Frauen sich entscheiden, die Mutter, Tante, wer auch immer, bis zum Tod oder was zu pflegen, gibt es da ja sozusagen eine Lücke. Und die Frage ist jetzt, wie wird die gestopft? Und da ist eben eine Idee, da jetzt den Freiwilligendienst für zu nehmen. Und das ist ganz interessant. Ne? Da gab es eine Neuausrichtung vom Pflegegesetz irgendwie vor ein paar Jahren. Da ist jetzt sozusagen drin, dass jeder, der Pflegeleistungen bekommt, so einen kleinen Satz von 100 € im Monat vergeben kann an Ehrenamtliche. Also es wird sozusagen ein kleiner finanzieller Anreiz geschaffen, der auch wiederum interessant sein kann, ne? Für zum Beispiel Leute, die geringe Renten haben oder auch für Leute, die arbeitslos sind. Ne? Da können die dann ohne Abzüge von ihrem Hartz IV da vielleicht noch 50 € im Monat drauf verdienen, indem sie sich da so ehrenamtlich engagieren und dafür eben so eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Ja, also so ist so ein bisschen die Logik. Kannst du die nächste machen? Oh, okay. Da kommt das, glaube ich. Ja, sozusagen nochmal so ein bisschen jetzt auf ein paar Stichworte gebracht. Ne? Was ist so diese Folge von dieser Förderung und dieser Indienstnahme freiwilliger Arbeit? Das eine ist die Entkoppelung von sozialer Sicherung und sozialer Beziehung durch einen verlässlichen Ausgleichsmechanismus. Ne? Dass dieser Moment, der sozusagen im Sozialstaat eigentlich verankert ist, über sowas wie Arbeitslosengeld, über sowas wie Pflegeversicherung, ne, dass man sozusagen in dem Moment, wo man angewiesen ist auf eine bestimmte Form der Hilfe, Versorgung, was weiß ich, tritt sozusagen ein System in Kraft, was nicht davon abhängt, ob sich eine Person dafür entscheidet, das für mich zu tun. Ne? Das ist sozusagen Teil der sozialstaatlichen, ja, des Solidargedankens oder was auch immer, ne? Und das wird sozusagen ein Stück weit aufgelöst, indem ich das eben sozusagen Beziehungen überlasse, wo wir dann wieder das Problem haben, was Elin vorher angesprochen hat, ne? Also da muss ja eine Person sein, die das machen will, ne? Die dann irgendwie sozusagen vielleicht auch erwartet, dass ich dafür dankbar bin, ne? Wo ich dann sozusagen in einer ganz anderen Abhängigkeit bin, weil ich eben nicht dieses Recht habe auf die Betreuung durch eine Person aus der Pflege oder wo auch immer, sondern ich muss sozusagen so ein bisschen die soziale Beziehung so gestalten, dass ich diese Leistung eben bekomme. Also das ist jetzt hier mit persönlichen Abhängigkeiten Ungewissheit. Ne? Diese Leistung kann jederzeit wieder mir entzogen werden, weil natürlich jemand, der freiwillig arbeitet, sich nicht verpflichtet, das zu tun. Kein Arbeitsvertrag, ne? Der kann das jederzeit wieder auflösen. Und es entstehen eben diese Hierarchien, die wir, glaube ich, jetzt schon deutlich gemacht haben. Ne? So dieses der Helfende und der Dankbare, der Aktive und das Opfer, so diese Dinge. Naja, und das, was wir jetzt vorher auch gesagt haben mit den finanziellen Förderungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, die da in Gang gesetzt werden, die da mit Freiwilligen, Bundesfreiwilligendienst und Ähnlichem und eben Pflegegesetz, das ist halt, das ist ambivalent. Das ist insofern ambivalent, das klang auch, was so die Geschlechterverhältnisse da drin angeht, dass Prozesse der Deprofessionalisierung und der Destandardisierung und auch der Prekarisierung sozialer Arbeit oder sozialpädagogischer Arbeit in Gang gesetzt werden können durch diese Förderungsqualifizierungsmaßnahmen für Freiwilligenarbeit. Und zwar besonders dann, wenn halt eigentlich eine Ausbildung erforderlich ist für die Tätigkeiten, die gemacht werden. Wir hatten es auch ganz am Anfang, ne? Diese ganze Unterstützungsleistung mit zu Behörden begleiten, übersetzen, medizinische Versorgung organisieren, Wohnraum organisieren und so weiter. Das sind eigentlich Tätigkeiten und Arbeit mit Kindern in der Jugendhilfe. Das sind Tätigkeiten, für die brauche ich eine Ausbildung. Also wir sind hier an der Hochschule für soziale Arbeit, Bildung und Gesundheit. Also hier werden Menschen ausgebildet, um in diesen Bereichen und in diesen schwierigen gesellschaftlichen Anforderungen, die da auch drin stecken, sich bewegen zu können und da fachlich gut zu arbeiten. Und das wird halt abgewälzt auf die Freiwilligenarbeit. Und das beinhaltet auch unglaublich viel Zündstoff. Also einerseits ist es natürlich gut, freiwillige Arbeit auch irgendwie zu entlohnen. Und gleichzeitig sind halt genau diese Prekarisierungsmomente, Destandardisierung, Deprofessionalisierung da irgendwie mit enthalten. Und Sprachunterricht auch. Also das ist, alle wollen sie irgendwie Sprachunterricht machen, aber dass es da wirklich Ausbildung für gibt und Deutsch als Zweitsprache, dass es einfach Forschung dazu gibt, wie man da auch voll daneben greifen kann in der Art und Weise, Sprache beizubringen oder was da auch inhaltlich mit verbraten wird. Das ist halt dann alles komplett ausgeklammert und dann braucht man ja nichts mehr bezahlen. Und das sehen wir hier auch im Bezirk zum Beispiel, dass die Volkshochschule hat ein Kooperationsprojekt gehabt mit der Hochschule hier für Sprachmittlung und Orientierungskurse, aber Geld ist nicht geflossen. So, also das musste sozusagen hochschulseitig von denen, die das Projekt angeschoben haben, selber organisiert werden, weil die VHS gesagt hat, wir sind nicht entsprechend ausgestattet. So, das ist halt extrem schräg. Genau, zum letzten Punkt, ich glaube, das ist jetzt schon deutlich geworden, ne? Jetzt bezogen nochmal auf die Flüchtlingspolitik, ist eben diese Förderung der Willkommenskultur und der Initiativen, die sich darin bewegen. Einmal hat das einen materiellen Vorteil, weil da letztlich Gelder und Mittel gespart werden und eben auch sozusagen man sich nicht dazu hinreißen lassen muss, den Leuten irgendwelche Leistungen zu versprechen, indem man die in Gesetze gießt. Und zweitens hat es natürlich eine deutlich, was denke ich jetzt bei dem Thema Flüchtlingspolitik nochmal wichtiger ist, eine symbolische Funktion, nämlich man kann durch diese andauernde chronische Überlastung der Verwaltung und zu wenig Wohnraum, zu wenig Arbeit, zu wenig von allem letztlich natürlich auch dieses Klima aufrechterhalten von wegen das Boot ist voll, so nach dem Motto, ja. Das passiert ja aktuell auch. Und das ist ja genau CSU-Logik, ne? So jeder Staat hat irgendwie seine Grenzen, wie viel er eben aufnehmen kann. Deswegen brauchen wir Höchstgrenzen und so weiter. Also bis hin zur Linken, wenn man sich die Äußerung von Sarah Wagenknecht anhört. Auch das. Also es geht durch alle Parteien. Genau. So, jetzt haben wir ganz viel geredet. Ich hoffe, jetzt seid ihr nicht so weit schon ermüdet, dass ihr nichts mehr dazu sagen wollt. Aber jetzt wollen wir eigentlich in die Diskussion kommen. Und also ich finde es immer gut, wenn ihr einfach so an die Punkte die Punkte aufgreift, die euch interessiert haben oder wo ihr noch Fragen zu habt. Aber wir haben natürlich so ein bisschen überlegt, was interessant sein könnte. Und dieser eine Teil wäre natürlich der politische Teil, der sich sozusagen um unsere Praxis im Medienbüro dreht. Und so diese Frage, wann widersprechen wir eigentlich in unserem Handeln dem Ziel, uns selbst überflüssig zu machen. Ja, ne, so in dieses Spannungsfeld nochmal ein bisschen reinzugehen. Vielleicht habt ihr da ja auch einfach eigene Erfahrungen aus eurer politischen Praxis. Dann nochmal ein bisschen spezifischer, ne, wo produzieren wir aufgrund bewusster politischer Entscheidungen verpasste Chancen der Solidarisierung? Einfach um euch so ein Beispiel zu geben, was wir jetzt damit meinen. Es gab ja diese Proteste am Oranienplatz hier in Berlin von Geflüchteten, selbstorganisierte Strukturen. Und da wurden wir als Medibo angefragt, ob wir vor Ort medizinische Leistungen vermitteln. Also ob wir die Arbeit, die wir jetzt im Bürodienst bei uns im Mehringhof machen, sozusagen da vor Ort machen können, beziehungsweise ob Ärztinnen von uns aus dem Kollektiv eben dort sozusagen so eine Notversorgung machen können. Und das haben wir abgelehnt mit der Begründung, dass wir einerseits das zeitlich sozusagen nicht geschafft hätten, beides zu machen. Also wir hätten dann die Bürodienste, die wir bei uns vor Ort machen, aussetzen müssen. Das wollten wir nicht, weil uns einfach wichtig ist, dass es eine Kontinuität hat, dass Leute, die da hinkommen, sich darauf verlassen können, dass da zweimal die Woche auch jemand ist. Und weil wir eben, ne, nochmal mit dem Hintergrund sozusagen eigentlich dafür sind, dass die Leute keine Notversorgung bekommen, irgendwie da jemand mit so einem Köfferchen mit, ich sag jetzt mal, ein bisschen Platt, Aspirin und Pflastern und Stethoskop steht, sondern dass die Leute eben die Möglichkeit haben, in regulären Praxen, in regulären Krankenhäusern letztlich die Versorgung zu bekommen, die wir alle bekommen. Aber es war natürlich schon sowas, also so eine Entscheidung, wo wir gemerkt haben, okay, da möchte eine Gruppe von Geflüchteten was von uns, was deren aktuelle Lebensrealität verbessern würde. Ja, und wir sagen so, ja, nee, also wollen wir nicht. Ne? Also das war zum Beispiel so eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben und die so ein bisschen für, dafür, denke ich, steht. Wobei das auch Anfragen von Unterstützerinnengruppen waren, also sowohl Unterstützung ja. als auch die, die Leute selber. Also das war ja, auch so eine Mischung, oder? Thema ist ja, ja genau so gewesen. Ja. Ne? Also ja, genau. Aber es ist ja jetzt ein bisschen, ich habe es ein bisschen zugespitzt formuliert, denke ich, aber so... Ja, genau. Dann die Frage nochmal an euch. Habt ihr ähnliche Erfahrungen aus eurer Praxis oder kennt ihr die Spannungsfelder? Und dann kannst du nochmal einmal weitermachen. Genau, vielleicht dazu. Ach so, ja. genau, wir haben wieder versucht, das so zu schauen, wie, wo sind eigentlich kritisch-psychologische Zugänge oder Fragestellungen zu diesem Themenfeld? Und zu gucken, wie können wir antirassistische, solidarische Arbeit verorten zwischen den Polen restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und uns nochmal so vor Augen zu führen, okay, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit zielt darauf ab, mehr Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen zu erhalten. Das ist so das Grundthema. Und was bedeutet das, wenn ich das versuche so abstrakt zu begreifen oder so analytisch zu begreifen, was bedeutet das für gemeinsame, solidarische, antirassistische Kämpfe, gerade auch mit dem Beispiel, was wir jetzt eben gebracht haben. Wie ist das Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen im dominanten paternalistischen Hilfediskurs? Wie kann man das genauer bestimmen, als wir das vielleicht bisher gemacht haben oder auch immer konkret an der praktischen Ausgangslage? Und wie ist dieser Diskurs, dieser Hilfediskurs oder die eigene Praxis auch darin mit Herrschafts- und Machtverhältnissen vermittelt und mit welchen Herrschafts- und Machtverhältnissen? Also da nochmal genauer reinzugehen. Wir hatten das mit dem Schlagwort Rassismus des Helfens. Einer von den O-Platz-Aktivisten, Bino Bianzi Buapulika, hat das in der Analyse und Kritik ganz gut auf den Punkt gebracht und gesagt, Willkommenskultur als Diskriminierung. Für mich ist Willkommenskultur Diskriminierung, so wie ich es erfahre. Und das knüpft an diesen Diskurs um Rassismus des Helfens. Also da auch zu schauen, wie fassen das diejenigen, die auch ganz deutlich das abweisen und sagen, das, was ihr da macht, ist nicht einfach gut. So. Und dann auch so Fragen wie, welche Handlungsmöglichkeiten, die in diesen widersprüchlichen Anforderungen drinstecken, nehmen wir wahr, welche nicht, warum tun wir das nicht, was sind sozusagen die Kosten da drin, dass eben da Handlungsspielräume nicht weiter auszuloten, wie ist da das Verhältnis zwischen Anpassung und Widerstand, wie geht es vielleicht noch widerständiger, als wir es versuchen, also das sind so Fragen, die wir versuchen mit so einer kritisch-psychologischen Folie an unsere Praxis anzulegen. Vielleicht der ähnliche. Lass mich mal da meinen. Das ist auch noch alles. Ja. Ja.